Squad! It's fucking Treyway. Free Bang, what's poppin'? Shout out to SH. Capo, let it breathe! Judy on the beat! El Almani Cartel, die Magnum liegt im Benza. Capo 6-9 und mein Hoya Farid Bang Job. Set mit Millionär, immer unterwegs wie Weltstars. Salam Alaikum, International Gangstars. Gangstars, Gangstars, Gangstars, Gangstars. International Gangstars, Gangstars, Gangstars. International Gangstars, Gangstars, Gangstars. International Gangstars, Gangstars, Gangstars. Trunk like I'm plumbing this shit. Spinning through your blocks and like we drumming this shit. But it's avant-garde kick, look like I'm punting some shit. Snapper on the roof, scope look like he hunting your click. Baseball bat to his Yankee hat, make a little nigga face time I got. Pop that shit, he echo back. Leave a nigga flat on the playground mat. Call 911, but he can't come back. Should've got caught way out that. Always got my strap up that. Except when that Ruger cup, your medulla splat. None of my niggas got nothing to lose. They might just up it and dump it at two. All of my niggas, they shootin' the shoe. All of my niggas, they shootin' the shoe. All I hang with is savages, goons. Really ain't nothing to up it at two. Pull up and you gon' end up in a tomb. Pull up and you gon' end up in a tomb. Roll, wait, stay with a strap. Roll, wait, I do not lack. Roll, wait, you get clapped. Roll, wait, I do not cap. Roll, wait, I stay with a Ruger. Roll, wait, I am a shooter. Roll, wait, of money I'm booted. Roll, wait, I told you I'm moveless. Cartel, die Magnum liegt im Benza. Capo 6-9 und mein Hoya Farid Bang Job. Set mit Millionär, immer unterwegs wie Weltstars. Salam Alaikum, International Gangstars. Gangstars, Gangstars, Gangstars, Gangstars. International Gangstars, Gangstars, Gangstars. International Gangstars, Gangstars, Gangstars. International Gangstars, Gangstars, Gangstars. Norwegen, meinem Inkasso-Programm. Zeigt mich heute wieder der Verfassungsschutz an. Oh. Los Angeles, Mexiko, Narcomula. Hey. Farid Bengel, Alemán, Chapo, hey. Guzman. Hey. Ich hab ein paar Mokros mit bei. Hey. Lute, ich bin loco, will Streit. Hey. Und meine Brieftasche, sie sieht aus wie der Kopf von 6ix9ine. Hey. Rapper, sie können die Miete nicht zahlen. Fahren Benz, dann Leasingvertrag. Kommst du in die Hotel-Taxi wie getarnt, verlässt du sie in einem riesigen Sarg. Hey. Baller gegen Jetlag Lines. Coco. Mache sie mit MX klein. Loco. Damals mit der S6 heim. Loco. Heute mit dem S6 3. Moto. Ich mache Welle vor Teenagern und täusche bei der Bitch an in einem Daimler-Benz. Mach ruhig auf G, gib vor was zu sein, was du nicht bist wie ein Geheimagent. Ficke die Mütter der Rapper, sie wissen genau, dieser Banger ist krank. Ich flieg nach Amerika, ficke den Jenner-Clan und den Kardashian-Mann. Ey, wow, wait. Banger Musik, wow, hey. Renn oder schieß, wow, hey. Das Ende vom Lied, wow, hey. Ne Menge Profit. Die Kartell, die Magnum liegt im Benza. Capo 6-9 und mein Hoya Farid Bang Job. Set mit Millionär, immer unterwegs wie Weltstars. Salam Alaikum, International Gangstars. Gangstars, Gangstars, Gangstars, Gangstars. International Gangstars, Gangstars, Gangstars. International Gangstars, Gangstars, Gangstars. International Gangstars, Gangstars. Zé, eux t'orges comme un blue. Fils de pute, viens pas dans mon hood. 3-6 et je croise à Ezekiel. On tâche ta mère à la hauteur. Heavy, heavy, heavy, tu la prends, nous on l'attend. Heavy, heavy, heavy, tu la prends, nous on la vend. Tu les guides, je mets des touchdowns. On appuie à pas l'ombre d'un round. Fuck les codes sont dans les mêmes armes. Enculé des rugs, j'en ai plein le tamis. On appuie à pas l'ombre d'un round. Fuck les cops, on a les mêmes armes. Pull up sur toi dans mon véhicule. Diamant d'or, j'mets ta teuté dans le réticule. Putana, drive by 1-3, j'suis sur la moto. Gang comme Uchu à crève, t'as pas le choix. Y'a reste que tes photos. Arrête de chanter, nous on fait vraiment. Tu grimpes sur ma bitch, passe la CX dans mon feu fait blanc. C'est Marseille bébé criminel jusqu'à Düsseldorf. J'vais rayer ton cuir, fils de timbre, attends que j'casse une sphère là. Oh. El Almani Cartel, die Magnum liegt im Benza. Capo 6-9 und mein Hoya Farid Bang Job. Set mit Millionär, immer unterwegs wie Weltstars. Salam Alaikum, International Gangstars. Gangstars, Gangstars, Gangstars, Gangstars. International